Wenn die Neonazis offen auftreten, dann sind sie erkennbar. Aber seit einiger Zeit werben sie mit Parolen, die gerade auf die eigentlich linke Wählerschaft wirken sollen. Linke Parolen und rechte Gesinnung. Die Lösung sei so simpel und ganz einfach zu verstehen. Hab es hier nur gemeinsam radikale Wege gehen. Ich suche euch ins Gesicht. Ihr seid so lächerlich. Ich suche euch ins Gesicht. Ihr seid so lächerlich. Wir spucken euch ins Gesicht. Ihr seid so lächerlich. Ihr seid so lächerlich.